Werner ist wieder, er fliegt mit Leib und Zahn. Nur auf Rätsel Stanz, auf lauter Runde Tanz, tut er beim Hering sein, ich schmeckt ihm gut dabei. Da kriegt er gar nicht nur, er trinkt bis in der Früh. Und wenn vielleicht einmal er dann bei Nacken nicht mehr stehen, so hängt er sich ganz schön in die holde Gatt hinein. Sein auch die Fussel fühlt sich schwer, das macht ihm keinen Verdruss. Da singt der Hexes noch einen Tanz und sagt zum Überfluss. Jetzt trinkt man noch ein Flascherl Wein, hallo da roh, es muss ja nicht das Letzte sein, hallo da roh, und ist der Gua, gibt's kein Genie, hallo da roh, so kann man noch mal repetieren, ja noch mal repetieren. Der Noah, wie man weiß, der hat einmal aus Spaß, weil ihm die Zeit lang gewesen, ein Weintraum ausgepresst. Den Saft hat trunken er, singst das was immer leer. Denn er hat unbemerkt das erste Reischerl gekriegt. Und seit der Zeit, ich glaub, das sind schon viele tausend Jahre, da trinkt man ohne Gefahr, das Weinerl wunderbar. Es schmeckt gewiss an jeden gut, drum singen wir im Chor. Wenn keiner mehr am Tisch dort steht, dann wird das Liedl vor. Aber was denn, was denn, was denn, was denn? Na was denn? Na was singen wir denn? Jetzt trinkt man noch a Flascherl Wein, hallo da rum. Es muss ja nicht das Letzte sein, hallo da rum. Und ist der Qua, gibt's kein Genie, hallo da rum. So darf man noch mal repetieren, ja noch mal repetieren. Hallo!